wie war das doch gestern? Wer war ich noch gestern? Die Antwort weißt nur du, weißt nur du. Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren gehe? Ist das noch dieselbe Stadt, die ich im Licht der Sterne glitzern sehe? Bist du wirklich keine Fremde? Ist das wirklich keine Fantasie? Mir erscheint die ganze Welt verrückt, denn ich bin glücklich wie noch nie. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Als die andere mich verließ, da dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Und ich sagte mir, das Spiel ist aus, ich bleib für alle Zeit allein. Dann kamst du, das graue Gestern war vorüber, eh ich mich versah. Denn schon nach dem ersten Kuss von dir war eine neue Liebe da. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Mir ist, als ob ich durch dich neu geboren wär. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na, na. Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann.